falschen Tür, du den Schlüssel nie ins Schloss lässt. Nimmst mir die Sicht auf dem Weg ins Land der falschen Ideen. Hey, bis ich in Demut auf den Boden sink, um Heimwärts zu sehen. Blick nach oben, die Sterne zeigt mir keine Schranken. Ich bin Freiheit hier und jetzt und meine ganze Welt am Schwanken. Ich ergebe mich dem Leben. Zwischen göttlicher Ekstase und vor Schmerz erschreckenden Endzeitstimmung. Tosender Gedankenlärm wird übertönt von leiser Schwingung. Und ich weiß nicht, woher Gedanken kommen. Sie kommentieren, was wortlos bleibt. Ich sehe das Leben, das ich bin, in der Hand, die diese Worte schreibt. Leben.